Ja, hallo, ich bin Aequitas, ich möchte gerne Popstar werden. So, so, Popstar willst du also werden? Dann schieß mal los. Okay. Mimimi. Die Straßen leer, ich dreh mich um, die Nacht hat mich verloren. Ein kalter Wind, die Welt erstarrt, die Sonne ist erfroren. Dein Bild ist sicher, ich trag's in mir, über tausend Meere zurück zu dir, zurück zu uns. Wir dürfen unseren Glauben nicht verlieren. Vertrau mir, wir müssen nur noch tausend Meere weit, durch tausend dunkle Jahre ohne Zeit. Tausend Sterne ziehen vorbei. Wir müssen nur noch tausend Meere weit, tausendmal durch die Unendlichkeit. Dann sind wir endlich frei, tausend Meere weit, yeah. Na, na, na, mein Junge, so wird das aber nichts. Zuerst mal brauchst du ein anderes Outfit. Bing! So, und jetzt erkläre ich dir mal, wie das wirklich funktioniert. Ist dein Konto leer? Kein Schulabschluss, keine Freunde, kein Talent. Komm, wein nicht mehr. Wir sorgen dafür, dass dich jeder kennt. Das Geld ist sicher, das glaube mir. Von den Eltern der Teenies fließt es zu dir und dann zu uns. Hier nur noch ein paar Töne korrigieren. Vertrau mir, wir brauchen einen Schuss Zweistimmigkeit und auch ein bisschen Halt zur rechten Zeit. Das wird Faschis hoch drei. Doch nur das Geld zählt. Du bringst uns viele tausend Euros ein. Die Kunst geht uns voll am Arsch vorbei, denn du machst uns steinreich, Kommerz und Schwindelei, yeah. Und? Hast du's jetzt verstanden? Ich glaube schon. Sehr gut.